Morning. Guten Morgen. Now let's talk about some practical steps. Lass uns über einige praktische Schritte sprechen. You know, which we have already gone through Matthew 18, but I just want to revise them again. Wir sind schon durch Matthäus 18 gegangen, aber ich will dies noch einmal aufrollen. So the first thing, remember, you always want to restore. Das erste ist, erinnere dich, du willst immer wiederherstellen. The second thing, remember, you go personally. Zweitens, erinnere dich, du gehst immer persönlich. Until you've done that, you have no right to speak to anybody about it. Bis du das getan hast, hast du kein Recht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Neither listen to anybody. Nee. Auch nicht jemandem zuhören. Next time somebody comes to ask this question immediately, have you talked to them about it. Das nächste Mal, wenn jemand zu dir kommt, stelle diese Frage: Hast du mit ihnen darüber gesprochen? And if they say, yes, I have. Und wenn sie sagen, ja, ich habe, then you say, come on, let's go. Dann sagst du, komm, lass uns gehen. I'm the witness, I'll go with you. Ich bin der Zeuge, ich komme mit dir. Let's go to them right now. Lass uns gerade jetzt zu ihnen gehen. Take your phone and make a video call. Nimm dein Telefon und mache einen Videoanruf. Or get in your car and drive there. Oder steige in dein Auto und fahre dorthin. You know, in almost every single case, it'll stop that gossip. Es wird in fast jedem einzelnen Fall die Gerüchteküche beenden. Which shows that the heart was really never to restore. Was zeigt, dass das Herz nie für Wiederherstellung war. So if you follow the practical steps that Jesus showed us, it will get rid of the terrible gossip. Wenn du den praktischen Schritten folgst, Jesus uns zeigte, wird es das schreckliche Gerücht aus der Welt schaffen. You know, James warns us of our tongue. Jakobus warnt uns vor unserer Zunge. You know, oh, that we could only learn to surrender our tongues more to the Holy Spirit. Wenn wir nur lernen könnten, unsere Zungen mehr dem Heiligen Geist zu übergeben. So let's go through some principles here. Lass uns hier durch die Prinzipien gehen. Point number one, gossip is sin. Nummer eins, Klatsch und Tratsch ist Sünde. Doesn't matter how you twist it and turn it and what you make it look nice, it's sin. Egal wie du es drehst und wendest, wie du es schön aussehen lässt, es ist Sünde. Sin has to be recognized and dealt with. Sünde muss erkannt und angegangen werden. Now I'm going to give you my personal advice. Ich gebe dir meinen persönlichen Rat. If you have gossiped about somebody else behind their back, wenn du über jemand hinter ihrem Rücken gelästert hast, I never advise that you go to the person that you gossiped about. Rate ich nie, dass du zu der Person gehst, über die du gesprochen hast. I don't think it makes any sense. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Because if you sin against that person directly, you've got to go to that person. Denn wenn du gegen diese Person direkt sündigst, musst du zu dieser Person gehen. But if the person has no idea what you've done, aber wenn diese Person keine Ahnung hat, was du getan hast, gibst du dieser Person nur Nahrung für Beleidigungen. And if this is not a spiritually mature person, it can be very destructive. Und wenn sie nicht eine geistlich reife Person ist, kann dies sehr zerstörerisch sein. You know, recently a woman wrote me a very long message. Kürzlich hat mir eine Frau eine sehr lange Nachricht geschrieben. Telling me how she's gossiped about me all over the place. Dass sie überall über mich gelästert hat. And then asking me to forgive her. Und sie bat mich, ihr zu vergeben. You know, first of all, I was a little perplexed because I thought, I don't even know you. Das hat mich zuerst ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte, ich kenne dich nicht einmal. Neither do I know that you talked bad about me, so it has nothing to do with me. Und ich weiß auch nicht, dass du über mich schlecht gesprochen hast, also hat es nichts mit mir zu tun. But I realized I had to at that moment really watch my heart carefully. Doch ich realisierte, dass ich in diesem Moment mein Herz wirklich gut behüten musste. Because now you want to think resentment and negative about that person. Denn jetzt willst du nachtragend und negativ über diese Person denken. So I said, sure, I completely forgive you from all of my heart. Ich sagte, sicher, ich vergebe dir vollkommen von ganzem Herzen. And I had to guard my own heart. Und ich behütete mein eigenes Herz. So I think it makes no sense to go to the person you gossip about. So denke ich, dass es keinen Sinn ergibt, zu dieser Person zu gehen, über die du gelästert hast. Unless, of course, that person knows it. Es sei denn, dass sie es weiß. And it affected her directly. Und es sie direkt beeinflusst. Otherwise, you go to the people that you gossiped too. Ansonsten gehst du zu den Menschen, bei denen du gelästert hast. And you say, guys, you know what I said about this and that person? I'm so sorry. Please, guys, I need forgiveness. Und du sagst, Leute, erinnert ihr euch, was ich über diese und jene Person gesagt habe? Es tut mir so leid. Leute, ihr müsst mir vergeben. And then secondly, let's learn to make a choice not to participate. Und dann zweitens, lass uns lernen, daran nicht teilzunehmen. You know, I understand that as we work in churches and groups in different places and companies, there are times we have to talk about things to resolve a relationship. Ich weiß, dass es, wenn wir in Kirchen, in Gruppen und an verschiedenen Stellen in Firmen arbeiten, dass es Zeiten gibt, in denen wir Dinge besprechen müssen, um Beziehungen zu pflegen oder ein Problem bzw. einen Konflikt zu bewältigen. And I do understand sometimes there's a fine line between gossip and trying to resolve an issue. I understand that. Ich weiß, dass der Grat manchmal schmal ist zwischen Gerüchteküche und der Problemlösung. Das verstehe ich. So how do we know when it's gossip, when we're actually trying to resolve a problem? Wie wissen wir, ob es sich um Klatsch und Tratsch oder um Problemlösung handelt? Here's how you know. Hier ist, wie du es weißt. You have to be really, really honestly search your own heart. Du musst wirklich, wirklich ehrlich dein eigenes Herz erforschen. And ask this single question. Und dir diese einzige Frage stellen. Am I saying this or am I talking about this because I'm offended and fed up and upset? Or am I saying it because I really want restoration? Sage ich dies oder spreche ich darüber, weil ich beleidigt, genervt und verärgert bin? Oder sage ich es, weil ich wirklich Wiederherstellung will? You know, sometimes because in the ministry that you work in, there are a lot of people working now. Im Dienst, in welchem ich arbeite, gibt es nun viele Menschen, die mitarbeiten. So now, of course, there are problems. It's part of life. Natürlich gibt es da Probleme. Das gehört zum Leben. You know, so they talk about it in the leadership group. Sie sprechen darüber in der Leitungsgruppe. So my question is always, look, have the people involved actually talked? Have they tried to resolve? So ist meine Frage immer, haben die Leute, die es betrifft, tatsächlich geredet? Haben sie versucht, das Problem zu lösen? Yes, Reinhard, for 4 weeks. Ja, Reinhard, seit 4 Wochen. Well, then you can't just come and talk to me about it. Let's resolve it. Let's go there together. Komm schon, lass uns ein Treffen haben. Wir setzen uns zusammen. Lass es uns lösen. Come on, let's do a meeting. I'm sitting with you. Let's sit together and let's resolve. Komm schon, es ist ein Meeting. Wir sind zusammen. Lass es uns lösen. You know, I understand that talking about a problem does not have to be gossip, but it can be gossip. Ich weiß, dass wenn wir über Probleme sprechen, es nicht bedeutet, dass wir lästern, aber es kann Klatsch und Tratsch sein. So always ask this question, am I trying to resolve and restore, or am I just trying to get rid of my own upsetness? Stelle dir immer diese Frage, versuche ich zu lösen und wiederherzustellen, oder versuche ich nur meine eigene Verärgerung loszuwerden? You know, when people come to me and talk about problems and relationship problems and people, I listen if I realize they want restoration. Wenn Leute zu mir kommen und über Probleme und Beziehungsprobleme sprechen, höre ich mir an, ob sie eine Wiederherstellung wünschen. And then I say, okay, let's sit down, let's get this done. Dann sage ich, okay, lass uns zusammensitzen und es lösen. But when I realize, in reality, nobody doesn't want to get resolved anything. All they do is we just want to talk bad about them. Then I just close my heart to them. Aber wenn ich merke, dass in Wirklichkeit niemand wirklich etwas lösen will, sondern alles, was sie tun wollen, ist schlecht über sie zu sprechen, dann verschließe ich mein Herz. Let's continue tomorrow and finish the series. Lass uns morgen weiterfahren und die Serie beenden.